Es ist 5:05. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan-Philipp Repp. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Partygäste singen rassistische Parolen auf Sylt, in Bayern oder Niedersachsen. Mehrere solche Fälle sind in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Jetzt gibt es offenbar auch einen ähnlichen Fall bei uns in Hessen. Ein Fan der Offenbacher Kickers hat nach dem gewonnenen Hessen-Pokalfinale gestern auf dem Platz den Hitlergruß gezeigt, zu sehen auf einem Video in den sozialen Netzwerken. Der Staatsschutz ermittelt jetzt. Der OFC hat bereits eine Stellungnahme veröffentlicht und sich von jeglicher Form des Rassismus distanziert. Beim Einsturz eines Restaurants am Ballermann auf Mallorca sterben 4 Menschen, darunter auch 2 Urlauberinnen aus Deutschland. Jetzt steht fest, eines der deutschen Opfer kommt aus dem Saarland. Laut Polizei kommt die 31-Jährige aus Marpingen im Landkreis St. Wedel und war Mutter von 2 Kindern. Details zum zweiten deutschen Opfer, einer 20-Jährigen, gibt es bislang nicht. Nach dem russischen Bombenangriff auf einen Baumarkt in Charkiw in der Ostukraine ist das ausgebrochene Feuer dort vorerst gelöscht. Außerdem ist die Zahl der Opfer auf 12 gestiegen, so das ukrainische Innenministerium. Laut Präsident Selenskyj sollen sich zum Zeitpunkt des Angriffs rund 200 Menschen in dem Baumarkt aufgehalten haben. FFH-Reporter André Ballin. Mehr als 16 Stunden haben die Löscharbeiten gedauert. Heute Morgen ist es schließlich den Feuerwehrleuten gelungen, die Flammen in dem völlig zerstörten Baumarkt zu löschen. Die Zahl der Todesopfer dürfte noch weiter steigen. Schließlich gibt es noch Dutzende Verletzte in den Krankenhäusern und Vermisste. Deren Leichen könnten noch unter den Trümmern liegen. Es sind Zivilisten, auch wenn russische Militärs trotz der Bilder anschließend behaupteten, ein geheimes Waffenlager getroffen zu haben. Auch vor diesem Hintergrund hat der ukrainische Präsident Selenskyj seine Bitte an den Westen nach mehr Flugabwehr erneuert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird ab 14 Uhr zu einem knapp 3-tägigen Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Es ist der erste Besuch dieser Art eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Als ersten Programmpunkt will Macron gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier das Demokratiefest zu 75 Jahren Grundgesetz besuchen. FFH-Reporterin Babette Büchner. Anschließend gibt es die Begrüßung mit militärischen Ehren und politische Gespräche. Steinmeier zufolge soll bei dem Besuch die Einzigartigkeit der deutsch-französischen Freundschaft gefeiert und herausgestellt werden. Doch so gut die beiden Staatsoberhäupter miteinander können, auf Regierungsebene gelten die Beziehungen zwischen Berlin und Paris gerade als etwas schwierig. Bei Schlüsselthemen knirscht es, wie zum Beispiel bei der Frage der richtigen Unterstützung für die Ukraine oder der wirtschaftspolitischen Ausrichtung gegenüber den USA und China. Die Spargelbauern in Hessen sind mit der laufenden Saison und dem bisherigen Absatz zufrieden. Die Kunden hätten die klassischen Spargeltage wie Muttertag oder Pfingsten gut genutzt, so der Bauernverband in einer Zwischenbilanz. Problematisch sei aber weiter die Mitarbeitersituation für die Verkaufsstände und die steigenden Kosten, zum Beispiel durch die Erhöhung des Mindestlohns. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. Achtung Autofahrer, auf der A7 Kassel-Hannover zwischen Kassel-Nord und Hannmünden-Lutterberg liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie hier vorsichtig. Und die B450 Fritzlar-Bad Arolsen zwischen Fritzlar-Süd und Fritzlar-Erfurter Ring. Und auf der B250 Richtung Fritzlar, hier staut sich's, weil ganz viele zum Hessentag wollen. Bitte fahren Sie so weit, wie es geht, drumherum. FFH, das Wetter. Einzelne Schauer und Gewitter sind zwar unterwegs heute im Tagesverlauf, aber meist bleibt's trocken. Die Sonne spielt ebenfalls sehr gut mit und die Temperaturen auch schön warm, 22 bis 25 Grad. Da wünsche ich ganz viel Spaß draußen. Morgen kriegen wir bis zu 23 Grad, da können auch wieder Schauer und Gewitter runterkommen. Der Dienstag bringt Wolken, Sonne, etwas Regen und maximal 21 Grad.